Auseinanderbrechen des Euroraumes. Die im Herbst 2011 geäußerten Befürchtungen vieler Befürworter einer monetären Finanzierung, dass der Euroraum auseinanderbrechen könne, wenn die EZB nicht bereit sei, zu einem gesetzten Kurs Staatsanleihen von Krisenländern unbegrenzt anzukaufen, haben sich bis Sommer 2012 nicht bewahrheitet. Sie wurden bislang aber auch nicht grundsätzlich widerlegt. Dahinter steckt eine Theorie der Ansteckung. Das Misstrauen der Investoren gegen Staatsanleihen der Euro-Länder und der Unwille, sie zu kaufen, schreite quasi wie eine Grippe im Euroraum von Land zu Land fort, wenn nicht unmissverständlich deutlich gemacht werde, dass die Staatsanleihen aller Euro-Länder ausfallgesichert seien. Und das könne eben nur geschehen, entweder durch Euro-Bonds oder, besser noch, wenn die EZB als Länder of Last Resort für alle Euro-Länder gelte. So oder so läuft die Therapie, die diese Theorie nahelegt, auf eine Vergemeinschaftung des Schuldenrisikos des gesamten Euroraums hinaus. Diese Theorie der Ansteckung hat allerdings keinen ökonomischen Gehalt. Sie ist vielmehr im Kern eine politische Theorie. Für die Märkte mit Unternehmensanleihen gilt sie nämlich offenbar nicht. An diesen Märkten trauen die Ökonomen den potenziellen Investoren anscheinend zu, sich ihr Bild über die Bonität und die Perspektiven eines Unternehmens zu machen und beispielsweise durch ihr Nachfrageverhalten für eine risikoangemessene Differenzierung der Kreditkonditionen zu sorgen. Investoren, die das Risiko einer Anleihe von Air Berlin im Verhältnis zum Risiko einer Anleihe der Lufthansa beurteilen und konkret bepreisen, das zeigen die unterschiedlichen Zinssätze, die von den beiden Unternehmen gefordert werden, sollen nicht in der Lage sein, Staatsanleihen verschiedener Euro-Länder zu beurteilen und angemessen zu bepreisen? Das kann ja wohl keiner im Ernst glauben. Wo es einen Markt für Unternehmensanleihen unterschiedlichen Risikos gibt, da existiert grundsätzlich auch ein Markt für Euro-Anleihen unterschiedlichen Risikos. Neu ist allein, dass bei Staatsanleihen, für die keine Notenbank als Lender of Resort zur Verfügung steht, grundsätzlich ein Solvenzrisiko besteht. Trotzdem existieren auch für staatliche Entitäten mit Solvenzrisiko funktionierende Kreditmärkte. Sonst wären ja amerikanische Bundesstaaten, amerikanische Städte, Schweizer Kantone und Gemeinden überhaupt nicht in der Lage, sich Kredit zu beschaffen. Das können sie aber jederzeit, obwohl Konkurse amerikanischer Gemeinden immer wieder vorkommen. Auch amerikanische Bundesstaaten wurden schon insolvent. In der soliden Schweiz kommt so etwas nur selten vor. Dort machte aber vor einigen Jahren die Gemeinde Leukerbad Schlagzeilen, als sie mit einer kreditfinanzierten Fehlinvestition in ihren Bäderbetrieb insolvent wurde. Ist ein Land der Eurozone nachhaltig nicht mehr in der Lage, seine Schulden zu bedienen, mindestens im Falle Griechenland ist wohl davon auszugehen, so wäre eine Insolvenz mit nachfolgender Umschuldung der ehrliche und richtige Weg, damit umzugehen. Eine andere Qualität in der Fragestellung ergibt sich, falls ein wachsender Teil potenzieller Investoren davon ausgeht, dass der Euro als Währung nicht überleben wird. Dann könnte die Abneigung wachsen, überhaupt auf Euro lautende Anleihen zu kaufen. Dies müsste dann aber ebenso für auf Euro lautende Unternehmensanleihen gelten. Staaten haben es übrigens jederzeit in der Hand, einem Misstrauen gegen ihre Solvenz durch Einnahmekürzung und Ausgabeerhöhung zu begegnen. Ihre Position ist ja als Inhaber der souveränen Gewalt über Ausgaben und Einnahmen viel einfacher als die Situation eines Privatunternehmens. Wo dagegen bei einem Unternehmen der Umsatz wegbricht oder steigende Kosten nicht überwälzt werden können, kann sehr schnell die Insolvenz objektiv unausweichlich werden. Objektives Unvermögen gibt es dagegen bei der Zahlungsunfähigkeit eines Landes nur, wenn es Schulden in fremder Währung bedienen muss. Selbst ein souveräner Staat mit einer so hoffnungslosen Finanzlage wie Griechenland dagegen könnte, wenn er nur die interne politische Entscheidungskraft hätte, Steuern und Abgaben zu erhöhen oder Ausgaben zu senken, jede übermäßige Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben in kurzer Frist schließen. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, so ist dieses Unvermögen bedingt durch mangelnde politische Entscheidungsfähigkeit oder administrative Mängel. Es ist kein objektives Unmöglichwerden, wie im Falle einer Unternehmensinsolvenz. Wenn also Investoren Euro-Anleihen gar nicht oder nur zu sehr hohen Zinsen kaufen, so spiegelt dies das Misstrauen in die politische Handlungsfähigkeit des die Anleihe emittierenden Staates. Dieses Vertrauen kann aber grundsätzlich gestärkt oder neu erworben werden, wenn die politischen Akteure diese Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen.